cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Ja, und damit heiße ich euch alle herzlich willkommen zum Monero Mumble im August 2020. Mit von der Partie sind natürlich wie immer Till und Grisha. Hallo, ihr beiden. Hallo, Alex. Hallo, Alex. Ja, heute eine historische Ausgabe des Monero Mumbles, weil anstatt immer nur über Monero zu reden, hat einer aus unserer Mitte, und zwar Grisha, etwas unglaublich Tolles auf die Beine gestellt, was wir in diesem Call oder in diesem Livestream heute zum ersten Mal ausprobieren. Und zwar ist das der Live-Donation-Tippbot. Ihr könnt dafür einfach auf die unten angezeigte URL gehen, ja, nicht das HTTPS vergessen und die Portnummer am Ende. Und dann werdet ihr auf dieser Seite hier aufschlagen, wo ihr einfach einen Namen eintragen könnt, eine Message und dann Submit. Euch wird ein QR-Code generiert, eine Adresse. Wenn ihr die Transaktion tätigt, kommt auf der rechten Seite hier eine Nachricht, die eingeblendet wird. Und ja, ich bin gespannt, ob wir das mal jetzt hier in den nächsten Minuten testen können. Deswegen öffnet eure Wallets und lasst die Beträge hageln. Wir freuen uns. Aber ja, Grisha, erzähl du doch mal ein bisschen was zu dem Bot, wie du ihn programmiert hast, was du dabei gelernt hast, wie das vielleicht so im Hintergrund funktioniert und so weiter. Ja, sehr gerne. Gedacht habe ich mir, dass es sowas einfach noch nicht gibt, oder ich habe es zumindest noch nie gesehen oder gehört, dass man irgendwo Monero auch einbinden könnte zum Spenden. Auch mit Bitcoin gibt es sowas jetzt nicht so im großen Stil irgendwie. Und dann habe ich halt geschaut, wie kann man das da bei Streamlabs, OBS oder bei YouTube oder bei Twitch mit irgendwelchen Plugins lösen, und da kommt man schnell zum Ergebnis, dass es nicht geht, weil die das einfach nicht wollen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir brauchen irgendwas, dass wir diese Donation-Message direkt in den Stream mit einbinden. Und auch, okay, wir haben gerade die erste Donation bekommen. Sehr nice. Hattest du da eine Nachricht angefügt, Till? Ja, erster alles. Okay, weil genau. Kann das sein, dass da gerade schwarz auf schwarz ist? Ja. Oh, das kann sein. Das werde ich jetzt gleich fixen, während jemand anderes weiterreden wird. Aber erstmal mal kurz, wartet noch kurz mit dem Tippen. Und deswegen wollte ich was bauen, das komplett unabhängig ist von PayPal, von irgendwelchen Banken, von Twitch, von YouTube, von Google, whatever. OBS ist Open Source, und mein Tippbot, den ich geschrieben habe, ist es auch. Der läuft bei dem Streamer auf dem Server und ist in Node.js geschrieben. Und auf dem Server läuft auch die Monero Wallet RPC. Ja? Danke, Lexi Hartmann, für 0,001 XMR. Dass die Nachrichten nicht angezeigt werden, werde ich gleich fixen. Sorry dafür. Ich hab mal hier vorläufig so einen weißen Hintergrund hinterlegt, aber ja. Okay. Und ja. Also dann hast du dich hingesetzt beziehungsweise, ich meine, das kam doch dann am Ende von irgendeinem Stammtisch so vor ein paar Monaten hoch. Und wir haben uns so überlegt, okay, wie könnten wir das machen? Und wir haben uns überlegt, ob wir ein OBS-Plugin dafür schreiben. Und dann letztendlich ist es eine sehr simple und elegante Lösung geworden, wie ich finde. Und ja, ich muss sagen, ich finde das ist so eine simple Anwendung, die aber eigentlich so massiv ist, ja, weil sie ganz, ganz elegant dieses Kontrollmonopol eben von zentralisierten Diensten untergräbt, ja, dass jetzt zum Beispiel Pornhub sagen kann, ach du, Camgirl, gefällst uns nicht mehr, wir drehen dir den Hahn zu, ja, du kannst jetzt nicht mehr bei uns Geld verdienen, und ja, oder bei Twitch, dann äußert sich jemand komisch oder verstößt gegen irgendeine Richtlinie der Nutzerbestimmungen und zack, bumm, bist du weg. Und bei YouTube, ja, wo wir jetzt gerade streamen, ist es so, Livestreams funktionieren, das ist dann auch mit Fiat-Geld und so weiter, aber dafür muss der Kanal eben, ich glaube, 1000 Abonnenten haben und 400 angeschaute Stunden Videomaterial. Also hier muss man auch so eine Eintrittshürde passieren, praktisch, um überhaupt auf YouTube Geld verdienen zu dürfen. Und da finde ich halt diese Lösung super cool, weil OBS ist Free and Open Software. Ja, das, was jetzt Grisha hier programmiert hat, ist Free and Open Software. Und Monero ist natürlich Free and Open Software. Und das kommt alles so zusammen und ermöglicht eben potenziell Streamern, unabhängig Geld zu verdienen. Ja, kein KYC, keine Gebühren. Gerade ein Freund hat mir gesagt, dass bei diesen Camgirls zum Beispiel, dass die 40% abdrücken müssen an den Betreiber. Und Privacy hat man damit erst recht nicht. Und bei mir, bei dem Tipbot jetzt, da hast du das alles. Der einzige Nachteil ist, du musst halt schon ein bisschen fit sein, so mit Computern, so dass du Node-Server starten kannst und eine Config-File bearbeiten kannst. Jo, wir haben noch eine. Aber auch das könnte man ja noch größtenteils mal irgendwie so in Bash-Skripte verpacken mit Interaktionen, um das für weniger Begabte etwas zu vereinfachen. Ja, genau. Ich denke, das wäre jetzt der nächste Schritt, einfach hier so. Also ich würde sagen, das MVP steht, ja, ihr seht's, ja, die Donation funktionieren und die Nachrichten werden angezeigt. Der nächste Schritt ist es halt so benutzerfreundlich wie möglich zu machen. Ja, auf jeden Fall. Im Moment braucht man dafür noch ein, ja, eigentlich auch nicht. Man braucht jetzt keinen eigenen Node dafür. Also in unserem Fall läuft der Monero Wallet RPC auch mit dem lokalen Node verbunden. Aber man könnte auch einen Remote-Node eintragen. Auch könnte ich das über die Software regeln oder über die Config-File, dass man das noch vereinfachen kann auf jeden Fall. Oder sogar vielleicht mit einem Assistenten. Auf jeden Fall wird da noch mehr in Zukunft kommen. Ja, mega. Und ich habe auf jeden Fall die Library Monero-JavaScript benutzt. Die war auf jeden Fall super. Das ist quasi die Schnittstelle zwischen dem Monero RPC und meiner Node-Anwendung. Mhm. Und da ist auch die Dokumentation richtig gut, wie ich finde. Was mich fasziniert, den Code kann man sich ja auch auf GitHub anschauen, ist, wie simpel das letztendlich ist. Ne? Mit JavaScript einfach so eine Seite konstruieren, da musst du kein großes HTML und so weiter schreiben, sondern das ist alles relativ straightforward. Und dann sagt er halt, ja, gib mir den QR-Code, generier mir eine neue Adresse. Ja, dann zeige ich hier noch Confirmations an und so weiter. Das ist echt sehr gut. Okay. Grisha, was passiert eigentlich, wenn ich zweimal an die gleiche Adresse donate? Das weiß ich noch nicht. Okay, weil ich habe gerade überlegt, ob es Sinn macht, das irgendwie zu bookmarken, also ins Adressbuch zu übernehmen, aber ich weiß ja gar nicht, ob der die zweite Adresse dann nochmal ausliest. Probiert habe ich es noch nicht. Der Max schreibt gerade via Donation, es gäbe ein ziemliches Delay. Den Eindruck habe ich auch, aber das scheint wohl eher an YouTube zu liegen, weil wenn ich die Seite direkt aufrufe, die 4001, dann geht es recht schnell. Ja, ich glaube, das Delay ist generell zwischen der Aufnahme oder wie wir reden und was die Leute halt im Stream sehen. Das ist ein paar Sekunden hinterher auf jeden Fall. Genau, und also ich habe den Eindruck, dass die Donation selber recht schnell, also inklusive der Message, dargestellt wird. Ja, okay, cool. Also diesen Bot werden wir jetzt im Hintergrund laufen lassen und ihr könnt den immer wieder antesten während der Show. Ich denke, es hat sich auch wirklich viel getan jetzt so im letzten Monat bei Monero. Ja, also viele Themen haben wir wieder auf der Karte, auf der Liste. Die Monero neue Wallet ist rausgekommen, die 1603. Dann wurde CLSEC, der Audit, abgeschlossen und es wurde ein Hardfork-Datum für 2020 festgelegt, nämlich der 17. Oktober. Dann gibt es neue Informationen zu Atomic Swaps bei Monero und das ist ein ultra spannendes Thema. Ja, das finde ich neben der Skalierung von Monero eins der Hot-Button-Issues aktuell. Dann XMRTO unterstützt nun Lightning Network und der Twitter-Hack, den ihr vielleicht auch mitbekommen habt. Und dann noch so ganz am Rande aktuell läuft die DEFCON 28, wo Monero wieder auch ein eigenes virtuelles Village hat, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass die sich da vor Ort treffen. Und da finden gerade viele interessante Talks statt. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Okay, dann fangen wir an mit der neuen Monero Wallet Version. Grisha, du meintest vorhin, du hast schon upgedatet. Ja, alle meine Nodes sind schon upgedatet. Das läuft ja jetzt seit ein paar Releases relativ simpel. Ne? Man macht die Wallet Application auf und der sagt einem, yo, lass mich mal updaten. Und dann musst du da nur noch auf den Knopf drauf. Bei der GUI Wallet, ja. Bei der CLI Wallet habe ich das jetzt nicht gesehen. Bei der GUI Wallet ist es auch so, dass der nur runterlädt und verifiziert. Also die Installation muss manuell durchgeführt werden. Mhm. Der Max fragt gerade noch, ob bei uns die Confirmations angezeigt werden. Bei ihm steht immer 0 von 10. Das ist bei mir auch so, ja. Ja, das hat bisher funktioniert. Heute habe ich es auch mit nur 0 von 10 gesehen. Werde ich mal nachschauen. Ich hatte jetzt auch gerade noch mal an dieselbe Adresse donated. Das scheint auch nicht zu funktionieren. Also, dass er die dann quasi noch mal anzeigt. Aber macht ja auch gar keinen Sinn, weil die Message wäre ja dann eine andere. Also, wäre die alte. Ja. Ich habe auch gesehen, ich glaube eben, der Max hat auch gleich dreimal diese Donation gemacht. Ja. Okay, also. Und es kamen keine Blöcke seit 8 Minuten, schreibt jemand im Chat. Das kann auch natürlich daran liegen. Ja, vor der Show kamen relativ viele, ne? Irgendwie 4 in 5 Minuten. Ja. Okay, also ich habe meine Kli oder meine GUI gerade aufgemacht, aber irgendwie noch keinen Prompt zum Updaten. Okay. Gut. Ja, was sind denn die Updates jetzt hier in der neuen Wallet? Ne? Deine Wallet. Bitte? Deine Wallet ist im Livestream. Ja, ja, genau, aber man sieht da ja nichts. Und stößt jemand hin, aber noch gemutet. Okay, ja, also, wenn wir uns das mal hier anschauen, was Highlights von den Releases, Denial of Service Fixes, Add Option to Print, Daily Coin Emission and Fees in Monero Blockchain Stats und Miner Bug Fixes. Also, alles in allem hält sich in Grenzen, was da jetzt erneuert wurde, wobei das natürlich immer schön ist zu sehen, dass aktiv Development betrieben wird und aktiv die einzelnen Wallet-Versionen verbessern. Ja, nur auf GitHub findest du noch nicht die Binaries. Warum okay. auch immer. Ja, ansonsten, ich habe zu der neuen Wallet nichts mehr. Nö, war ein kleineres Update, aber ja. Das kann man hier mal mitnehmen. Genau, das größere Update, und das ist ja jetzt wirklich interessant, ist CLSAG. Ja, das steht für, schreiben die es hier irgendwo auf? In meiner Bachelorarbeit. Hier vorlesen. Okay, aber ich meine, unabhängig jetzt davon, was das ausgespellt heißt, was es bedeutet für das Monero-Protokoll und Netzwerk, ist ja das, was uns wirklich interessiert. Und so wie ich das verstanden habe, ist das einfach nochmal eine Optimierung on top of Bulletproof mit der Größe, die, glaube ich, um 20% nochmal optimiert wird und mit der Verifizierungszeit, die auch so um die 20% verbessert wird. Ja, da geht es um das Signaturschemata, das nochmal komprimiert wurde. Und damit haben wir nochmal nach den Bulletproofs eine ziemlich große Optimierung, was die Größe der Transaktionen angeht. Und ich muss schon sagen, dafür, dass wir so anonym sind mit der Mainchain, sind unsere Transaktionen mittlerweile echt klein geworden. Ja. Man darf nicht vergessen, dass Anonymität einfach viel mehr Umfang mit sich damit bringt, als jetzt so eine simple Bitcoin-Transaktion. Ja, da fand ich... vielleicht bringe ich das gerade an dieser Stelle ein. Ich habe nämlich den Talk von Dr. Kim, heißt der, glaube ich, auf der DEFCON 28 jetzt am Freitag geguckt. Und da stellt er ganz gut Bitcoin mit Monero gegenüber. Und er hat so Graphen, die jetzt zum Beispiel die durchschnittliche Transaktionsgröße über die Zeit hinweg bei Bitcoin und Monero auf einem Graphen abzeichnen. Und ein anderer Graph war die Anzahl der Transaktionen. Und da sieht man halt ganz eindrucksvoll, wie die Blockchain oder die Größe der Transaktionen explodiert ist, als RingCT eingeführt wurde und als es dann mandatory wurde, also RingCT, die Verschleierung der Transaktionsbeträge bei allen Transaktionen. Und ne, das ist natürlich dieser Zero-Knowledge-Proof, damit wir sicherstellen können, dass hier keine neuen Monero erzeugt werden, der so groß ist, ja, der dann 13 Kilobyte irgendwie groß war. Dann kam Bulletproofs, jetzt sind wir bei 2,4 Kilobytes um den Dreh und mit Bei zwei Inputs und bei zwei Outputs. Ja, und bei CLSAG sind wir da dann noch besser dran. Und ich habe auch schon so in den IRC-Channeln gehört, dass die dann planen, die Ring-Signature-Größe von 11, aktuell glaube ich, auf 50 oder so anzuheben. 64 habe ich gelesen. Boah. Ja. Und das muss man ja immer mal hoch 2 nehmen, um das Anonymitätslevel da wie auch immer rauszukriegen. Oder weißt du da genaueres, Alex? Ja, beziehungsweise es kommt ja dann auf die Anzahl der Hops an. Ja, je mehr Leute praktisch die Ring-Signature unterschreiben, desto mehr Anonymitätsset kommt ja pro Transaktion sozusagen dazu. Das heißt, wenn ich eine Transaktion mache, dann wäre ich ja 1 von 11 oder 1 von 64. Und wenn ich dann 2 Transaktionen mache, dann wäre ich 1 von 121 oder 1 von 64 hoch 2 eben. Ja, und 64 hoch 2 ist natürlich eine gigantisch viel größere Zahl. Und das ist dann nur bei 2 Transaktionen. Ja, wenn ich mich also von einer Börse wegbewege sozusagen, das heißt, ich überweise von der Börse auf meine Wallet und dann von der Wallet an mich selber oder an andere. Ja, das sind dann immer Hops, mit denen ich mich praktisch von der Börse wegbewege. Dann steigt mein Anonymitätsset halt exponentiell dazu. Beziehungsweise bei einer größeren Ringgröße halt noch schneller, ne, mit einer größeren Basis. Ja, stimmt. Darum ging es dabei, wenn du das hoch 2 nimmst, wenn du es von der Exchange nochmal weiter verschickst von deiner eigenen Wallet danach. Genau. Und ja, das ist auf jeden Fall, das wäre krass bei Monero. Ich meine, das ist ja jetzt schon ziemlich gut mit 11 Membern. Ja, also ich muss sagen, ich fände es auch ultra krass, ja, wenn das über 50 Leute wären, die die Ring-Signature unterschreiben, ohne dass da jetzt ein signifikanter Zuwachs an der Transaktionsgröße wäre. Weil Ring-Signatures aktuell das schwächste Glied sozusagen in der Kette von den drei Privacy-Mechanismen von Monero ist. Ja, also zwischen Ring-Signatures, Ring-CT und Stealth-Adressen ist Ring-Signatures aktuell noch das, ja, was am ehesten ausgehebelt werden kann oder am ehesten durch Heuristiken noch geklärt werden kann. Deswegen, das wäre echt ein krasses Improvement. Ja, Alex, mit wann können wir denn rechnen mit CLSEC? Ja, und da habe ich mir die Developer-Logs durchgelesen vom Meeting vom 19. Juli. Und ich fand das erstens hochgradig interessant. Ja, also, liebe Leute, ihr könnt das gerne mal machen. Die sind alle zu finden auf getmonero.org. Einfach so zu sehen, wie läuft das denn ab, ja, das Development und die Koordination in einem dezentralen Open-Source-Projekt. Und was klar rauszulesen ist, man möchte hardforken. Ja, die nächste Hardfork soll bald kommen, weil eben CLSEC soweit fertig ist. Die Audits sind abgeschlossen und der Code wäre eigentlich auch relativ bald production ready. Das einzige Hindernis, was es aktuell tatsächlich gibt, ist das Team von dem Hardwarehersteller Ledger aus Frankreich. Also ihr müsst euch das so vorstellen, weil Ledger ein so großer Hardware-Wallet-Anbieter ist, möchte man eben als, ja, Projekt, was sich auch an die Öffentlichkeit widmet, solche Leute mit ins Boot holen, dass eine Hardfork eben nicht ohne den Support zum Beispiel jetzt von Ledger passiert. Und weil Ledger da ein bisschen länger braucht als jetzt zum Beispiel Trezor, hat man sich auf den 17. Oktober geeinigt, weil das noch nicht zu weit weg ist. Ja, das sind dann, was weiß ich, in 2 Monaten ungefähr. Und es ist aber auch jetzt nicht nächste Woche. Ja, also es gibt auch Ledger noch genug Buffer, da die nötigen Änderungen im Code zu machen. Alex, ich werde kurz den Monero-Tipbot neu starten. Okay. Ja, also genau, ihr könnt euch das mal durchlesen hier, wie die das besprechen. Es hört sich so an, ja, als ob CLSEC auch schon in einem Monat kommen würde, wenn es nur nach Monero ginge. Aber man muss hier eben Rücksicht auch auf andere Teilnehmer im Netzwerk nehmen. Und ich finde es hochprofessionell, ja, muss ich sagen, wenn ich mir sowas durchlese. Erstens, man erkennt natürlich viele Namen wieder, ja, Sarang, HYC und Samsung Galaxy Player und so. Und ja, mir gefällt das sehr gut, wenn ich sehe, wie sich das Monero-Projekt weiterentwickelt, wie der wirklich der Drang auch besteht, neue Innovationen einzubinden. Und ja, Phil, was meinst du dazu? Also meine Frage wäre jetzt erstmal, ob überhaupt, also neben CLSEC, gibt es da sonst noch irgendwelche Improvements? Also weil ich habe jetzt den Chat noch nicht komplett durchgelesen, den du hier verlinkt hast. Aber ja, ich weiß nicht, hast du da irgendwas mitbekommen, was noch zusätzlich kommen soll? Also was diskutiert wurde, waren noch Coinbase Ring Signatures. Ja, das ist dann praktisch ein Sicherheitsmechanismus für Coinbase-Transaktionen. Das ist eine ganz besondere Transaktion, weil die Coinbase ja erstens eine transparente Amount hat. Das heißt, du siehst, wie viel Monero jetzt geschürft wurden. Und deswegen ist es halt, ja, für Miner schwieriger, anonyme Coinbase-Transaktionen zu tätigen. Und ich habe es jetzt auch nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall, das Proposal von Samsung Galaxy Player war eben, da Ring Signatures auch nur unter Coinbase-Outputs einzuführen. Ja, dass, wenn ich eine Coinbase-Output zum ersten Mal spende, dann meine Ring-Signatures nur aus anderen Coinbase-Outputs besteht und damit halt auch die Privatsphäre erhöht wird. Das kommt jetzt nicht mit rein in der nächsten Hardfork, aber wahrscheinlich so dann für die danach. Übernächste, ja, okay. Alex, kannst du mal in OBS das Neuladen und den weißen Hintergrund entfernen? Jo. Danke dir. Dann mache ich gleich mal mit dem nächsten Thema weiter. Und zwar gab es dann auch ein CLSEC-Audit und der wurde auch schon abgeschlossen. Und der war sehr positiv, auf jeden Fall. Ich glaube, das Ding kommt. Ja. Gibt nicht so viel dazu sagen, einfach wollte ich nur sagen. Vielleicht auch noch für die Leute. Von JP Omossen und Anthony Wennert diesen Audit. Also das sind die schon Altbekannten von OSTIF. Genau. Schon einige Audits für Monero und andere Open-Source-Projekte gemacht haben. Ja. Also vielleicht sage ich das nochmal kurz, falls jetzt hier neue Leute dazuhören. Ein Audit heißt, dass wir letztendlich uns angucken, wie sieht denn die Theorie aus und natürlich auch, wie ist die Implementierung. Ja, dass wir gucken, ist die Theorie tatsächlich korrekt in Code verfasst worden, dass dass alles so funktioniert, wie es theoretisch soll. Und es ist natürlich unglaublich kritisch, dass eine Kryptowährung, jetzt wie Monero oder auch Bitcoin oder Dash oder wie sie alle heißen, solche Audits machen, ja, dass die von unabhängigen Parteien kommen, dass man andere vier Augen haben, die ganz nüchtern auf den Code gucken und fragen, ja, macht der, was er soll? Und das ist nicht der erste Audit, der bei Monero passiert. Ja. Bulletproofs wurden geauditet, Random X wurde geauditet und jetzt eben auch CLSEC. Deswegen, es ist ein sehr gutes Verhalten in Sachen Sicherheit und auch Verantwortlichkeit mit dem Code, weil ich meine, ja, wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Monero? Da sind schon ein paar Millionen drin und wenn da jetzt ein protokollkritischer Fehler drin wäre, dann wäre das eventuell alles. Also, ne, man stelle sich mal vor, CLSEC würde dann sowas wie Inflation Bug einführen, dass mit jeder Transaktion ein Hacker neue Monero produzieren könnte. Das wäre natürlich das Aus. Ja? Da könnte man vielleicht noch mit einer Hardfork zurückrudern, wenn das schnell auffällt, aber ansonsten, ja. Okay, dann Atomic Swaps. Unglaublich spannendes Thema. Ein Atomic Swap ist praktisch ein Tausch zwischen zwei Digital Assets, der trustless passiert. Das heißt, die eine Partei bekommt die Tauschware nur, wenn sie tatsächlich ihr eigenes Eigentum aufgibt. Das heißt, ja, es gibt hier keinen Intermediär, sondern das wird alles durch Code geregelt. Und das Spannende ist eben, dass das Trustless Exchange wirklich ermöglicht. Dass ich mich jetzt mit irgendeiner anderen Person auf der Welt vernetzen kann und sage, hey, ich gebe XMR, du gibst BTC, wir kennen uns nicht, wir werden uns nie wieder sehen, wir haben noch nie was voneinander gehört, aber wir benutzen die gleiche Software und die regelt das alles für uns. Und also das heißt ohne zusätzliche Börse, ne? Genau. Und das Spannende ist jetzt eben, wenn ich mir so die Kryptowelt anschaue, dann sehe ich vor allem Bitcoin als Einstiegspunkt für Newbies. Ja, vielleicht auch noch Ethereum, weil man das bei Coinbase auch gegen Dollar kaufen kann, aber eigentlich kommen viele Leute über Bitcoin. Das heißt, eine Atomic Swap Capability zwischen Bitcoin und Monero würde bedeuten, dass wenn die Leute einmal in Krypto drin sind, wenn sie Bitcoin haben, direkt und ohne, dass es jemand wirklich mitbekommt, ohne, dass da jemand intervenieren kann, in einen Privacy-Coin wechseln können und wieder zurück. Ja, also das ist ja dann das Krasse. Und muss das nicht auf beiden Seiten implementiert werden? Also sowohl auf der Monero-Seite als auch auf der Bitcoin-Seite? Und macht die Bitcoin-Seite da mit? Also ich bin nicht super Experte, aber so wie ich das verstanden habe, ist die Bitcoin-Seite ready to go. Ja, die haben ja schon eigentlich Atomic Swap Capabilities mit ihrer Skriptsprache. Und eben diese Skriptsprache ist das, was das ganze Thema bei Monero so kompliziert macht. Weil das gibt's bei Monero nicht. Wir haben kein Skriptfeld, wo wir irgendwelche OP-Return-Codes einführen können oder Hash-Time-Lock-Contracts oder was weiß ich. Sondern man muss das eben mit anderen Mechanismen machen. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie Monero das tatsächlich lösen will. Nur, soweit ich es verstanden habe, soll es irgendwie gehen. Und das ist immer hoffnungsvoll. Ich lese auch gerade noch mal. Also, bis jetzt war das ja quasi eine theoretische Betrachtung. Und die soll jetzt umgesetzt werden, richtig? Ja. Okay. Ja, spannend. Also, wenn das funktioniert, das wäre ja wirklich. Ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also im Chat drüber gesprochen. Problematisch dabei kann natürlich sein, dass man dann selber tainted Bitcoins erhält. Und wenn man dann mal irgendwann wieder in Fiat-Währung umswitchen will, dass einem da quasi die Bitcoins beschlagnahmt werden können. Das wäre vielleicht noch ein Problem. Aber ansonsten wäre das echt eine Top-Sache. Ja, also ich muss sagen, der Talk von Dr. Kim bei der DEFCON ist so unglaublich gut, dass ich euch allen empfehlen würde, ihn euch anzuhören. Weil er macht da einen ganz, ganz, ganz interessanten Case für Monero. Und er sagt nämlich, Monero ist für the squeaky clean guy. Ja, also für den Menschen, der sich nichts zu Schulden kommen lässt, der braucht Monero. Weil Monero diese Leute davor schützt, durch Assoziation auf den Radar von irgendwelchen Behörden zu kommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, und Dr. Kim macht da dieses Beispiel von dem gebrauchten Car. Ja, also wir stellen uns vor, ein Drogenbaron eines Darknet-Markes verkauft sein gebrauchtes Auto für Bitcoin. Und ja, ich als unschuldiger und naiver Mensch bezahle das mit Bitcoin. Ja, jetzt habe ich letztendlich aber Bitcoin an eine Adresse geschickt, die mit diesem Drogenbaron assoziiert wird. Und später, wenn sich das Chainalysis und Co. anschauen, dann gucken die nicht, ja, was ist denn der soziale Kontext von dieser Transaktion, sondern da geht halt einfach binär eine Flagge an. Ja? Da ist ein Link. Und es ist erstmal egal, ob das jetzt ein False Positive oder ein Positive Positive oder ein True Positive ist, sondern ne, die geben das dann weiter und dann klopfen vielleicht irgendwelche Leute an deine Tür. Und dieses ganze Problem wird bei Monero eben umgangen. Und genau das auch, was du angesprochen hast, dass wenn ich aus Monero rausgehe, ich mir eigentlich Gedanken machen muss, hey, kriege ich vielleicht Tainted Bitcoin, hat man da natürlich auch nicht. Deswegen, eigentlich sollten die Leute doch lieber von Bitcoin zu Monero wechseln, weil sie wissen, ja, ich bekomme halt Monero, die sind eh alle gleich, anstatt von einem Fungible Asset wie Monero jetzt zu sowas wie Bitcoin zu wechseln, wo dann vielleicht, ja, 5 Jahre später sagen die Leute, ah, hier war aber was und deswegen konfiszieren wir jetzt die Bitcoin oder frieren das ein. Oder? Ja, das Problem, also ich sag mal jetzt am Ist-Zustand, wäre halt wirklich, dass man bei Börsen sich relativ sicher sein kann, dass man da keine Tainted Bitcoins bekommt, wohingegen das jetzt bei Atomic Swaps ja durchaus sein kann. Ne? Also das heißt, eigentlich muss man ja ehrlicherweise gestehen, ist das Sicherheitsrisiko sogar größer für die Leute, die es dann über, also darüber machen. Über Atomic also Swaps, meinst du? Also einfach das Risiko, überhaupt Tainted Coin zu erhalten. Also bei einer zentralisierten Börse kann man davon ausgehen, dass die halt irgendwelche Prozesse implementiert haben, um genau alle Tainted Coins erst gar nicht auf ihre Börsen aufploppen zu lassen oder beziehungsweise einzahlen zu lassen. Das heißt, da ist auch das Risiko gering, dass man die ausgezahlt bekommt, wenn man da jetzt in irgendeiner Währung tauscht. Wohingegen bei Atomic Swaps, da ja, das können halt irgendwelche Bitcoins sein. Da checkt ja keiner, ob die irgendwo gefleckt sind. Genau. Ja, also es ist ein sehr interessantes Problem und die interessante Frage ist jetzt natürlich auch, wo liegt das Problem? Ja, ist das Problem Bitcoin oder ist das Problem Monero? Und ich glaube halt, ne, wenn ich mir Gedanken mache. Das Problem sind Tainted Coins. Ne? Genau. Also dass man überhaupt Coins tainten kann, ist ja eigentlich Quatsch, weil ich meine, selbst wenn da mal was Illegales mitgemacht wurde, dann kann es doch danach, also ich meine, das könnte man ja auf Bargeld übertragen, ja, nur weil irgendwo Bargeld mal für einen Drogendeal benutzt wurde, ist der 100-Euro-Schein ja nicht weniger wert, wenn er dann wieder in den Handel gerät. Genau, also bei Fiat-Geld ist die Fungibilität ja letztendlich auch durch staatliches Dekret gegeben. Nur, also ne, ich komme nochmal auf den Talk von Dr. Kim zurück, der macht dann nämlich noch die Analogie zu dem Nobelpreis-Thema von Akerlof, wo er über den Automarkt von Lemon und Peaches redet. Ja, also ganz kurz zusammengefasst, er beschreibt praktisch den Used Car Market, also den gebrauchte Automarkt. Und da gibt's jetzt halt Lemons, das sind Autos, die nicht gut gepflegt wurden, die wahrscheinlich kurz nach dem Kauf dann beim neuen Besitzer kaputt gehen und repariert werden müssen. Und es gibt Peaches, also Autos, wo immer das Öl rechtzeitig gewechselt wurde, wo der Reifendruck stimmt, wo alles passt. Und jetzt wissen die Käufer von gebrauchten Autos eben nicht, was Lemon und was Peaches sind, weil die Autos ja vor dem Verkauf halt kriegen die alle die gleiche Behandlung, werden neu angestrichen und so weiter und so fort. Und ganz ähnlich, ja, und letztendlich, was dann passiert aus ökonomischer Sicht ist, die guten Verkäufer verlassen den Markt, also die Leute, die ein gutes Auto oder vielleicht eine gute Bitcoin haben, verlassen den Markt, weil die Käufer sich nicht sicher sind, ob das eine gute Bitcoin ist oder nicht. Ja, das heißt, sie sind nicht bereit, den vollen Peach-Preis zu bezahlen, weil die Lemon-Verkäufer so tun, ja, ich habe auch eine Peach, aber letztendlich haben sie keine, ja, sondern eine Tainted Bitcoin oder ein kaputtes Auto. Und das führt eben dazu, dass letztendlich die ehrlichen Peach-Verkäufer den Markt verlassen. Ja, die sagen dann halt, verkaufe ich mein altes Auto halt nicht, dann behalte ich es halt noch. Und führt dazu, dass der Preis gedrückt wird. Und ich fand das eben eine ganz interessante Analogie zu Tainted Coins und Monero. Das ist irgendwie schwieriges Thema, ne? Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass selbst Bitcoins, die mal beschlagnahmt wurden, also als getainted geführt wurden, dass die ja quasi nach einer Auktion dann auch wieder reingewaschen sind. Ne? Also wenn die US-Regierung sagt, also wir haben jetzt hier, was weiß ich, 10 Bitcoin bei Drogendealer XY beschlagnahmt und dann kommt zu einer Auktion und danach sind die quasi wieder bereinigt. Also das ist ja auch nochmal, weiß ich, ein zusätzlicher Aspekt. Also ich glaube, irgendwie langfristig wird das Ganze mit dem Tainted vielleicht auch komplett rückabgewickelt und dann werden auch die Atomic Swaps halt ja gefahrlos für diejenigen. Ja, aber es ist wirklich interessant, ne, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die reinste Bitcoin überhaupt will, das ist natürlich eine Bitcoin, die gerade aus der Coinbase kommt, ja, die noch nie wirklich benutzt wird. Und wenn es mir jetzt wirklich darum geht, eine reine Bitcoin zu haben, dann bezahle ich vielleicht auch mehr. Und dann gehe ich zu einem Miner hin und sage, ja, ich zahle dir, was weiß ich, 20% Premium, dafür bin ich der Erste, der diesen Coinbase-Output bekommt. Und ja, das in Kombination natürlich auch noch mit dem ASIC-Monopol in China, sag ich mal, ist natürlich eine gefährliche Mischung, weil ja, das zentralisiert auf der einen Seite das Mining und auf der anderen Seite den Output von neuen Coins, von clean Coins. Naja. Aber ich finde, das ist zum Beispiel so eine Thematik, warum ich gerne, wenn ich Bitcoin kaufe, die von Binance zum Beispiel kaufe, ja, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Binance in der nahen Zukunft gefleckt wird und die Leute sagen, oh, der Bitcoin war mal bei Binance, den nehmen wir jetzt nicht an. Ja, ja. Und Binance hat ja auch ein 2 BTC Daily Withdrawal Limit ohne KYC, also gerade wenn man von Monero zu Bitcoin wechseln will, ist das eine sehr gute Alternative, glaube ich. Ja, ja, also wir haben ja auch schon mal über diese dezentralen Börsen gesprochen. Wie heißt nochmal diese eine recht bekannte? BISC. BISC, genau. Also das ist halt auch echt nicht einfach vom Handling, ne? Also das heißt, da wären Atomic Swaps natürlich super für, weil das Handling von BISC ist nicht gerade das, was ich als intuitiv und für jedermann geeignet beschreiben würde. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil bei BISC, also ich habe da schon ein, zwei Trades gemacht, um das mal auszuprobieren, ist es ja tatsächlich so, ich muss aktiv mich nochmal ein, also ich stoße den Handel sozusagen an und als Verkäufer muss ich dann zum Beispiel aktiv mich einloggen und sagen, ja, ich habe das Geld bekommen. Und das heißt, ich brauche hier immer noch so eine Aktion von der anderen Party. Und bei Atomic Swaps ist das halt eben automatisch. Entweder der Tausch passiert, das heißt, die jeweiligen Güter wechseln den Besitzer, oder er passiert eben nicht. Ja, dass er nur so halb passiert, dass dann einer am Ende beides hat sozusagen, das funktioniert eben aus computertechnischen Gründen. Ja, genau. Also wenn es im Protokoll stattfindet und keinen Menschen erfordert, dann ist es auf jeden Fall vermutlich sicherer. Max schreibt, Theorie, sobald CLSEC implementiert ist, wird der XMR oder BTC-XMR-Preis, Max, das ist doch BTC, nicht XBT, wieder absolut crashen, so wie auch bei vergangenen Innovationen. Wir brauchen Staking. Ja, Staking gibt es bei Ethereum, oder? Oder Cardano hat doch jetzt auch Staking eingebaut. Aber also, was ich, ja, wenn wir gerade hier über den Preis reden, aktuell sind wir bei 0,008 BTC pro XMR. Also der XMR-Kurs im Vergleich zu BTC hat wieder ein bisschen angezogen. Okay, was haben wir noch? Hier, Twitter-Hack. Das war doch eine interessante Geschichte. Das war ja, also nach dem, was man so gehört hat, waren es ja wohl Twitter-Mitarbeiter, die echt damit involviert waren, ne? Okay, weil was ich gehört hatte, war, dass sich halt irgendjemand Zugang zu Mitarbeiterkonten verschafft hat und dann Zugriff auf dieses Dashboard hatte, wo Twitter halt letztendlich alles machen kann. Okay, ja, das kann auch sein. Dann, also ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Ich hatte das irgendwie so verstanden, als wären da quasi auch Mitarbeiter betroffen. Aber es kann natürlich sein, dass es nur deren Accounts waren, also deren Rechner, die irgendwie infiltriert waren. Ja, also was ist passiert letztendlich für die Leute, die es nicht mitbekommen haben? Twitter wurde gehackt, ja, also Twitter, das Unternehmen wurde gehackt. Ich finde, das ist immer ganz wichtig. Und der Hacker hat interessante Strategien benutzt. Und zwar hat er die Konten von populären Leuten gehijackt. Ja, also Leute wie Andreas Antonopoulos und Binance, glaube ich, und Bill Gates, Barack Obama, Joe Biden, und die haben alle so nach dem Motto gesagt, ja Leute, Corona, ich bin spendabel, schickt mir BTC an diese Adresse, und der klassische Giveaway-Scam halt, ne? Und ich glaube, die haben auch 12 Bitcoin oder so eingesammelt, ja, das war nicht schlecht. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja schon nicht wenig. Aber ich meine, das sind ja auch Persönlichkeiten mit Reichweiten, ne? Also selbst wenn ihr da nur jeden Tausendsten erwischt, dann kommt da halt schon was zusammen. Ja. Und das Krasse ist jetzt halt eben, ja, also Bitcoin hat dann natürlich wieder einen schlechten Rap bekommen, weil, ja, das halt so der Medium of Choice war, um da das Geld dann abzuzwacken. Aber letztendlich war das ja eine Sicherheitslücke bei Twitter, ja, und das muss man sich ja mal vorstellen, wie beängstigend das eigentlich ist, dass hier sich ein unbefugter Zugriff zu God-Mode in Twitter verschafft hat und was er alles hätte machen können. Ja? Also man stelle sich vor, Elon Musk twittert auf einmal, ja Leute, alles ist ein Scam und ich verkaufe alles oder ich ziehe mich zur Ruhe. Ja, wenn man dann Tesla shortet oder so, dann kann man vielleicht schon den einen oder anderen Groschen mehr machen als jetzt mit so einem Giveaway-Scam. Wohl wahr. Okay. Aber das geht halt auch wieder so in diese Richtung, ne? Also das befeuert wenig die Debatte, dass halt so Kryptowährung, das ist ja immer so mit Schmuddel und Kriminalität verbunden, ne? Also auch das bleibt vielleicht bei dem einen oder anderen dann hängen nach solcher Aktion. Und ich meine, die haben da auch jemanden verhaftet dafür, ne? Die haben doch jetzt so einen 17-Jährigen in Florida dafür verhaftet, der das eigentlich gewesen sein soll. Ich habe es leider nicht mitbekommen. Okay, Hedgie schreibt ja, also okay. Ja, dann haben wir gerade noch einen Kommentar bekommen, und zwar sagt Grüne Peter, habt ihr was zu den 1,2 Mio Transaktionen pro Tag bei XMR zu sagen? Schon heftig. Grisha, meintest du da nicht neulich, dass das Netzwerk gerade so aktuell belastet wird und so viele Transaktionen passieren? Ja, ich hab's jetzt nicht so ganz auf dem Schirm, was passiert ist. Ich meine gelesen zu haben, dass bei Monero die Blöcke teilweise schon voll waren und die Hashrate ist gleichzeitig auch noch sehr stark angestiegen, um 50% innerhalb von wenigen Tagen. Auch ganz interessant. Gab ja auch den Preisanstieg auch schon mal. Ich meine, es waren jetzt sogar mehr als 1,2 Millionen Transaktionen am Tag. Ich meine, gelesen zu haben, es gab im Schnitt 14.000 Transaktionen. Wie waren das? Also man sieht es ganz deutlich auf moneroblocks.info. Der letzte Tag waren durchschnittlich 17,3 Transaktionen pro Block und ein Total von 11.172 Transaktionen im letzten Tag. Also gibt es irgendwo einen Graphen, wo der zeitliche Verlauf drinsteht? Also wie sich die Transaktionsmenge so über die Zeit entwickelt? Ja, ich weiß nur nicht, ob die da so aussagekräftige Daten haben. Ja, die haben nur diesen Chart hier mit Daily Average Transactions per Block. Und da sind wir gerade nicht mal auf einem All-Time-High. Also hier bei 20 Transaktionen vorgestern. Und All-Time-High war bei 22,5 im Mai diesen Jahres. Na gut, aber ist nah dran, ne? Hier ist übrigens nur ein Jahr eingezeichnet. Also es kann nicht sein, oder es kann sein, dass es kein All-Time-High ist. Ja, aber dann waren es doch keine 1,2 Millionen Transaktionen, oder? Nee, waren es nicht. Oder könnt ihr mir mal da auf die Sprünge helfen im Chat, wie auf die 1,2 Millionen kommt? Ich habe es nämlich auch irgendwo gelesen. Weil das passt ja eigentlich ganz gut zu der Thematik von deiner Bachelor-These, Grisha. Ja, da geht es gerade vor allem um Skalierung von der Mainchain. Also ein hochinteressantes Thema, wenn man sich mal überlegt, wie würde denn Monero aussehen oder wie sähe das Netzwerk aktuell aus, wenn wir jetzt da so ein gigantisches Transaktionsvolumen bewältigen müssten? Ja, ich kann da ja mal ein paar Zahlen nennen einfach. Ich weiß, unter Krypto-Leuten wird es nicht gern gesehen, dass man irgendwie Visa und Mastercard mit einer Kryptowährung vergleicht, weil Visa und Mastercard sind halt keine Währungen, sondern Zahlungsanbieter. Das ist mir schon klar, aber dennoch muss man irgendwo mal drüber nachdenken, was passiert, wenn mehr Leute das Monero-Netzwerk nutzen. Und nehmen wir mal halt an, es sind so viele Leute, die sie Visa benutzen, dann würde die Blockchain momentan ohne CLSEC noch mit ca. 570 GB am Tag anwachsen. Wow. Und das dezentral zu speichern, wird ziemlich schwierig. Deswegen würde das die Dezentralität von Monero vermutlich ziemlich stark einschränken, wenn nur noch so Supercomputer diese Transaktionen validieren und Serverfarmen mit ganz viel Rechenleistung, Speicherplatz, die Blockchain. Ja. Ich sag mal, also eine Lösung für dieses Problem wäre doch quasi so eine Art Pruning, wo man sagt, behalt einfach immer nur, was weiß ich, die letzten 200 Blöcke und schmeiß alles Ältere weg, weil ich meine, wenn die letzten 200 Blöcke alle Transaktionen signiert haben, dann reicht es mir ja erstmal. Also es kann ja dann immer noch Full Nodes irgendwo geben, aber für den einzelnen Client dürften doch eigentlich immer die letzten 200 oder 500 oder wie viel auch immer Blöcke ausreichen, oder? Ja, auch interessant. Auch jemand von der Monero Germany Gruppe hat gesagt, eigentlich bräuchte man nur die unspent Transaction Outputs mitzuspeichern, und ich meine noch, man müsste auf jeden Fall die Key-Images mitspeichern, aber man könnte die Blockchain schon deutlich prunen. Allerdings ist die Blockchain auch nicht immer über die ganze Welt verteilt perfekt synchron oder synchronisiert, sag ich mal. Das habe ich auch herausgefunden, selbst innerhalb Deutschland, verschiedene Standorte im Rechenzentrum und privates Internet, da gibt es Verzögerungen, bis die Blöcke ankommen. Und das könnte auch zu Problemen führen, wenn da so Massen an Transaktionen durchgeführt werden, ja. Deswegen, glaube ich, führt im großen Stil bei Monero auch nichts um eine Second-Layer-Network-Implementierung, wie sie bei Bitcoin mit Lightning ist, weil da hast du tatsächlich keine Skalierungsprobleme, ja. Die sind in der Theorie auf jeden Fall schon mal unendlich skalierbar. Naja, also du hast ja bei Bitcoin auch mit Second Layer immer noch die Restriktion von der statischen Blockgröße. Und ich meine, ich glaube, wenn irgendwie alle Menschen auf der Welt da Kanäle eröffnen wollen oder so, dann dauert das irgendwie 47 Jahre. Weil man muss sich ja mal vorstellen, bei 8 Milliarden Menschen oder so, jeder macht einen Lightning-Kanal nur auf. Das sind ja ist ja trotzdem ein riesiges Volumen. Und dann möchtest du vielleicht die Kanäle auch schließen oder es gibt Unsicherheiten in der Second Layer und dann werden mehrere Kanäle auf einmal geschlossen oder so. Also ich finde die Second Layer auch den richtigen Weg für Monero langfristig, aber ich muss auch sagen, dass Monero prinzipiell für mich bessere Voraussetzungen hat, eben weil auch die Base Chain dynamisch skalieren kann. Interessant. Ich fand auch den Punkt gerade noch interessant, den du angesprochen hast mit Visa und Mastercard. Ja, das sind ja Zahlungsdienstleister und keine eigenen Währungen. Das heißt, letztendlich könnte man das, was Visa und Mastercard gerade mit dem Euro machen, auch locker mit Monero machen. Ja, das ist dann halt alles auf einem Mainframe-Server und wird da halt in einer Datenbank verschoben. Ist letztendlich auch eine Art Second Layer, halt eine zentralisierte und trusted Second Layer, aber so könnte man natürlich auch das Monero-Netzwerk skalieren. Ja, stimmt. Wobei das natürlich komplett gegen die Philosophie und den Ethos geht von Dezentralität und Privatsphäre, weil, ne, ist ja klar, wenn ich zum Beispiel der Zahlungsdienstleister für Till und Grischer sind und die schicken sich untereinander Geld, das kriege ich natürlich alles mit. Ja, also da ist dann nichts mehr mit Privatsphäre und so weiter. Ja, ich glaube aber auch, so in dem letzten Bitcoin-Hype, so um 2017 herum, da waren ja auch ganz viele Banken, die das genauso gesehen haben. Ne? Also die gesagt haben, Blockchain ja, aber nicht für die Customer, sondern für die Partner, also für Banken untereinander. Ja, genau. Dass du praktisch, ne, das hat eben Dr. Kim auch ganz interessant erklärt in seinem Vortrag, so der Unterschied zwischen Trusted Systems und Trustless Systems, ja, wie sich Bitcoin und Monero prinzipiell von der traditionellen Finanz unterscheiden, ja, weil du hast eben in der traditionellen Finanz ein Trusted Ledger, wo du nur zugreifen drauf kannst, wenn du Mitarbeiter von der Bank bist und da irgendwie von jemand privilegiert wurdest. Wohingegen bei Bitcoin und Monero kann ja jeder auf das Ledger zugreifen. Und deswegen flippt sich alles so upside down. Ja, also zum Beispiel Trusted Systems sind normalerweise closed sourced, weil man natürlich nicht will, dass jemand sich den Code anschaut und da einen Fehler erkennt. Auf der anderen Seite, Open Systems sind Open Source. Ja, man möchte, dass so viele Leute wie möglich draufschauen und Schwachstellen finden. Und diese Diktomie fand ich ganz spannend. Ja, Max wird ja anscheinend gerade impersonated von irgendjemand. Er meinte in der Telegram-Gruppe, er hat noch nichts gespendet. Also erstmal natürlich Shame on you, Max, spendet nichts. Aber Max hat gespendet, ich sehe ihn schon. Ja, ja, aber da kann ja jeder hinschreiben, dass er Max heißt. Ah, verstehe. Der Impersonator ist auf jeden Fall sehr gut, weil er schilt Rust, er kürzt BTC mit XBT ab. Ja, okay. Dann noch XMRTO mit Lightning. Ja, XMR.to hat jetzt auch Lightning mit drin. Erstmal haben sie es in einem kleineren Stil implementiert. Mittlerweile unterstützen sie Zahlungen mit bis zu 0,025 Bitcoin. Aber mehr noch nicht, leider. Wie viel sind das denn in Euro umgerechnet ungefähr? Oh, ganz kurz, 0,025, 10.000, dürften 250 Euro sein. Okay, ja, das ist ja schon ordentlich. Ist ja schon mal so cool, dass man so für kleinere Zahlungen und Micropayments auf jeden Fall mal das Lightning-Netzwerk nutzen kann. Für größere Sachen hat man ja dann immer noch die Mainchain. Ja. Ich finde es auch super cool. Wir hatten das ja auch, glaube ich, im letzten Talk schon thematisiert. Damals war das Limit noch bei 16 Euro. Also die haben es ja jetzt ordentlich angehoben. Ja, das auf jeden Fall. Ja, coole Sache. Auf jeden Fall ein easy Einstieg ins Lightning-Netzwerk. Da kann man sich, ich glaube, manche Veranstalter oder so bieten ihre Tickets doch nur beim Kauf für Lightning an oder so. Da kann man sich also jetzt ein bisschen reinmogeln als Monero-Aficionado. Ja, das ist auf jeden Fall cool, dass sie es implementiert haben. Wir haben einen neuen Kommentar. Hillel donated 420 XMR. Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, 420 ganz, aber fast. Nee. Ein weiteres Problem bei Monero: Die erste Node weiß, was die Decoys sind, da die Wallet die Decoys von der Node anfordert. Sick. Da muss ich erstmal kurz überlegen. Ich glaube, das ist nicht so. Aber don't quote me, ne? Aber ich meine, ja, die Decoy Selection ist relativ trustless, auch wenn man eine Remote Node. Weil, also ich kann mir eine Ring Signature erstellen, ohne das Zutun von irgendjemand anderem. Das heißt, sobald ich einen Output sehe bei Monero, kann ich den ranziehen für meine Ring-Signatures. Das heißt, wenn ich mir einfach die letzten, ja, was weiß ich, 50 Blöcke anfordere, kann ich mir daraus einfach die Ring-Signatures erstellen. So stelle ich mir das zumindest vor. Ich weiß nicht wirklich, ob es tatsächlich so funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass es stimmt. Soweit ich weiß, wird die Transaktion ja auf deiner Wallet lokal gemacht und dann quasi nur dem Netzwerk mitgeteilt. Und dabei ist schon die ganze Anonymität von den Decoys mit drin. Ich habe dazu was gefunden und hier mal in den Chat gepostet, in den Jitsi-Chat. Aber das kriege ich jetzt so auf die Schnelle auch nicht geparst. Mhm. Okay, ich poste das auch mal auf YouTube. Kann man das vielleicht... Ja. Vielleicht ist das ein Thema, das wir mal demnächst... Genau, das könnten wir auf die Wiedervorlage legen. Danke für deinen Kommentar. Jo. Ansonsten, also wir sind soweit mit Themen durch, oder? Ja. Nochmal zum Tipbot. Der hat heute nicht ganz so gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass einfach so viele Leute gleichzeitig was geschickt haben oder ein Programmierfehler oder sonst irgendwas. Grisha, du hast doch gesagt, es gibt ja einen Log für eingehende Transaktionen, ne? Ja. Gibt es auch einen Log für generierte Adressen? Ja. Und kann das nicht irgendwie abgleichen, also wie viele generierte Adressen keine Zahlungseingänge verbucht haben? Kann man machen, ja. Ich logge hier alles. Das wäre nochmal spannend, um den Fehler zu finden vielleicht. Ich logge hier alles, eure IP-Adressen, eure Browser-Daten. Nee, Spaß, ich logge hier schon ein paar Sachen, anders geht's nicht. Also ich muss jetzt sagen, ne, für mich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Transaktionen da verloren gegangen sind, aber der Bot scheint zu funktionieren. Ich kann mir da so viele geile Features vorstellen. Man stellt sich zum Beispiel vor, wir hätten jetzt hier ein Payment Goal, dass wir sagen, okay, wir versuchen mit unserem Livestream 10 Euro oder so einzunehmen und mit jeder Transaktion, ja, hat man dann praktisch so 5 von 10 oder 7 von 10 oder was auch immer. Oder. Also ein Fortschrittsbalken, ne? Ja, genau, genau. Ja, witzig. Also das ist ja super krass, ne? Weil du kannst das ja alles mit JavaScript letztendlich machen und mein Mind ist komplett blown, wie toll du das hingekriegt hast, Grisha. Und du hast mir ja auch die Grafik zugeschickt, wie die Serverarchitektur da ist. Das ist schon faszinierend. Jo, danke dir. Ich versuche gerade den Tipbot nochmal neu zu starten, weil ich habe eine Fehlermeldung bekommen im Wallet RPC, da steht No Connection to Daemon. Und das ist schlecht. Was jetzt im Moment auch noch, also das ist jetzt schon ein bisschen off-topic, ich glaube, sollen wir erstmal die Sendung beenden, bevor wir weiter darüber sprechen? Jo. Also ja, dann bedanke ich mich natürlich im Namen von dem Monero Mumble Deutschland bei euch fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, für all die lieben Spenden. Ich finde das mega toll und bin mal gespannt, was sich da im Verlauf des Jahres noch tun wird. Ich möchte mich der Sache auch ein bisschen annehmen, wenn ich mal mein JavaScript poliert habe. Und ja, dann, wir müssten noch den Termin für nächsten 13.9. Ja, wie aus der Pistole geschossen, perfekt. Genau, und dann vermutlich wieder wie regulär um 18 Uhr. Okay, gut. Dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Habt euch wohl und dann bis zum nächsten Mal im September. Tschüss. Danke fürs Testen und ciao, Leute.